Es war ein sonniger Nachmittag im kleinen Vorort, als der grässliche Onkel Porno seinen Nachbarn zu sich nach Hause einlud. Der Nachbar, ein älterer Mann namens Herbert, war etwas überrascht über die Einladung, aber neugierig genug, um sie anzunehmen. Als Herbert das Haus betrat, bemerkte er sofort etwas Seltsames an dem Onkel Pornorno. Er hatte einen leicht gruseligen Blick in den Augen und ein breites Grinsen auf den Lippen. Doch bevor Herbert etwas sagen konnte, zog der Onkel plötzlich seine Hose herunter und enthüllte sein entblößtes Geschlechtsteil. Schau nur, Herbert, schau, wie groß und mächtig er ist, prahlte der Onkel Porno und begann seinen erigierten Penis vor Herbert zu schwenken. Herbert war entsetzt und ekelte sich vor dem Anblick. Er versuchte, sich abzuwenden, aber der Onkel hielt ihn fest und zwang ihn, weiterhin zuzusehen. Das ist doch widerlich und respektlos, rief Herbert empört aus. Doch der Onkel lachte nur und fuhr fort, seine obszöne Show zu präsentieren. Herbert konnte nicht fassen, was er da sah, und rannte schließlich entsetzt aus dem Haus des grässlichen Onkels. Von diesem Tag an vermied Herbert den grässlichen Onkel Porno um jeden Preis und erzählte allen in der Nachbarschaft von dem schockierenden Vorfall. Der grässliche Onkel wurde schließlich von der Polizei verhaftet und wegen öffentlicher Erregung angeklagt. Seine schändliche Tat hatte schwerwiegende Konsequenzen und er musste für seine abscheulichen Handlungen büßen.